Skelette lügen nicht. Anders als Pepi konnten sich die meisten Kinder im alten Ägypten nicht aussuchen, wie sie leben wollten. In einem Ort namens Amarna haben Archäologen einen Friedhof mit mehr als 100 Gebeinen entdeckt. Die Hälfte der dort Begrabenen war zwischen 7 und 15 Jahre alt und fast alle Skelette zeigten Schäden an der Wirbelsäule, den Knien und Händen. Wahrscheinlich handelt es sich bei den Toten trotz ihres jungen Alters um Bauarbeiter. Vermutlich waren sie Sklaven des Pharaos Echnaton. Echnaton wollte in Amarna eine neue Hauptstadt aus dem Wüstenboden stampfen und hatte es eilig damit. Also schickten seine Bürokraten Briefe in alle Ecken des riesigen Reiches und forderten Bauarbeiter an, die extra schnell arbeiten sollten. Sie mussten riesige Quader aus Steinbrüchen schlagen und sie kilometerweit transportieren. Unter der sengenden Wüstensonne bauten sie Häuser, Tempel und Paläste, mit sehr wenig Verpflegung und sehr vielen Skorpionen und Fliegen. Zahlreiche Arbeiter waren Kinder, die man ihren Familien weggenommen hatte. Sie sahen ihre Eltern nie wieder. Wenn sie starben, forderten die Bürokraten einfach neue Arbeiter an. Wahrscheinlich teilten sie den Eltern nicht einmal mit, dass ihr Kind tot war. Natürlich sollte nicht öffentlich werden, wie brutal Echnatons Bürokraten vorgingen. Menschen mögen nicht, wenn man schlecht über sie denkt. Deshalb wurden die neuen Paläste und Tempel mit wunderschönen Wandbildern dekoriert. Sie zeigten volle Getreidespeicher, Tische, die sich unter dem Gewicht leckerer Speisen bogen, und Musiker, die bei den zahlreichen Festessen des Pharaos aufspielten. Inschriften, verfasst von gebildeten Menschen wie Pepi, priesen die Wohltaten des Pharaos und das glückliche Leben unter seiner Herrschaft. Diese Wandbilder und Inschriften erzählten die Geschichte, die der Pharao verbreiten wollte. Die wahre Geschichte erzählen uns die Skelette auf dem Friedhof. Du siehst, die Wahrheit findest du nicht unbedingt in Texten oder Bildern. Um die Wahrheit zu erfahren, solltest du besser die Skelette fragen. Sie lügen nicht.